Die Netz- und Nerd-News werden dir präsentiert von Marvin Heidenstedt. Heidenstedt.org. Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu dieser neuen Netz- und Nerd-News Folge 10. Heute ist Montag, der 14. Oktober 2013. Und was soll ich sagen? Heute gibt es leider nichts Interessantes zu sagen. Tatsächlich. Also, jetzt wo ich das aufnehme, es ist 18.42 Uhr, Sonntag, 13. Oktober. Und in meinem Feedreader, also Feedly, findet sich nichts Interessantes. Dann habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Backt Feedly irgendwie da rum oder so? Updatet der die Sachen nicht mehr? Dann schaue ich erst auf Google News und dann sehe ich nur irgendwie, Samsung hat ein neues Handy vorgestellt und so ein Schmarrer da. Schaue ich auf Heise und es irgendwie nix Gescheites irgendwie. Also ich sag mal dann die besten Neuigkeiten, die ich so zusammenbekommen habe. Erstens ein stabiles Debian ist rausgekommen und zwar Debian 7.2. Das behebt Fehler und Lösungen und löst Herzprobleme. Ganz gut. Debian ist immer gut. Und dann ein neuer WikiLeaks-Dokumentarfilm ist auf der Bühne erschienen. Shownotes 1, da habe ich ihn auf Heise verlinkt. Da gibt es auch einen Trailer zu und sowas. Und ja, alles ganz schön. Vielleicht etwas interessanter. Und zwar, wer hätte das gedacht? Die Republikaner oder die US-Abgeordneten fühlen sich jetzt ein bisschen ans Bein hingepisst, weil die Geheimdienste die hintergangen haben. Welch Ironie. Da gibt man zuerst einer komischen Macht so viele Dingsrechte und dann wundert man sich, warum, wenn die missbraucht werden. Also, oh Gott, also, nee. Okay, genau, der Verfassungsschutz, habt ihr das schon mitbekommen? Im Verfassungsschutz? Der Verfassungsschutz, da hat die linke Abgeordnete oder sowas, auf jeden Fall eine linke Politikerin, wollte mal eine Aktenauskunft haben und dem Verfassungsschutz war der Arbeitsaufwand zu hoch, weil das ja 60 Tage gedauert hätte, mit einem Arbeiter das Ganze zusammenzustellen. Ja, wahrscheinlich war das dann so ein LKW-Ladung voller Papiere oder sowas. Also, mich würde mal interessieren, wie ich so eine Aktenanfrage mache. Das mache ich dann nämlich garantiert auch. Das hat der Verfassungsschutz auch gesagt, dass wenn das jetzt durchkommt, dass jeder irgendwie angerauscht kommt und eine Akteneinsicht möchte. Aber meine Güte, das ist Gesetz, lieber Verfassungsschutz. Das ist das Gesetz, das ihr eigentlich schützen solltet. Ja, so schaut's aus, ihr komischen Typen, ihr verwirrten Subjekte. Also wirklich, da muss man sich wirklich nur noch den Kopf hinfassen. Welch Dreistigkeit man haben muss. Nee, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Also tut mir leid, aber der Laden gehört einfach nur dicht gemacht. Wir haben BND, das reicht vollkommen aus. Und okay. Jetzt habe ich mich ja wieder gut aufgeregt, meine lieben Damen und Herren. Der gewogenen Unterhaltung, das war es eigentlich schon. 4 Minuten ungefähr ist das jetzt lang gewesen und ich wünsche euch trotzdem, trotz dieser mageren News, einen wunderschönen Tag. Bleibt so, wie ihr seid und tschüss.